Auch in der GNML, zu den drei Weltkugeln, wird Gott mit dem Bilde des Baumeisters des Weltalls verehrt. Und da, wo die GLL von Deutschland mit großer Emphase die Sinnbilder der Evangelisten heranzieht, nämlich Mensch, Löwe, Stier, Adler, handelt es sich ebenso gut um die Fahnenbilder des um die Stiftshütte in vier Gruppen zu je drei Stämmen lagernden jüdischen Volkes. Ein Wissender, der verstorbene langjährige Großmeister der altpreußischen GL zur Freundschaft, Dr. Settegast, der Vertraute Kaiser Friedrichs III., äußerte sich über das christliche Prinzip der Freimaurerei der drei altpreußischen Großlogen in seinen gesammelten freimaurerischen Schriften für Freimaurer und Nichtfreimaurer, Berlin, Unger, 1904, Zitat: Unverständlich ist, das christliche Prinzip im freimaurerischen Sinne, das übrigens die wahre Idee des Christentums verhöhnt, in einem Weltbunde, wie es die Freimaurerei doch sein will, oben anzustellen. Zitat Ende. Wenn auch Bruder Settegast unter dem Druck der Logen diesen Ausspruch später änderte, so hat er es doch einmal gesagt und mit Recht. Der Profane meint also, dass das Christentum und das Neue Testament nur als Lockmittel in die Freimaurerei einbezogen sind und auch nur insoweit, als es im Einklang steht mit jüdisch-mosaischer und kabbalistischer Auffassung. Es wird auch schon verbreitet, dass jetzt, nach dem Zeitalter des Petrus, also des Katholizismus, und dem Zeitalter des Paulus, des Protestantismus, das Zeitalter des Johannes käme. Auch nimmt der Katholizismus Juden auf, die an der Tora festhalten. So wird das Zeitalter des großen und allgemeinen Baumeisters, des Baumeisters aller Welten oder des kabbalistischen dreifachen großen Baumeister des ganzen Weltalls vorbereitet, von dem auch Bruder Stresemann auf der Völkerbundkonferenz in Genf so stolz und freudig im freimaurerischen Zeichen stehend gesprochen hat. Bruder Stresemann wurde Freimaurer kurz bevor er Reichskanzler wurde. Der Verkünder des kabbalistischen Gottes gehört der GNML zu den drei Weltkugeln an, deren Großmeister der evangelische Pfarrer Habicht ist. Genf ist für die Freimaurer ein besonders geweihter Ort. Wir kennen das Genfer Kreuz aus fünf roten, vollkommenen Quadraten bestehend. Es ist die Zeit kabbalistischen Jehova-Glaubens im Sinne der Gesetze Noahs zur weiteren Verjudung der Völker und der einzelnen Menschen. In dem Mythos der Freimaurerei ist der entscheidende Inhalt der jüdische, das heißt der jüdisch-nationale, der jüdisch-orthodoxe und der jüdisch-moralische, alle drei zu einer Einheit zusammengefasst. Dabei ist es hier gleichgültig, aus welchen alten Kulturen die Juden den Inhalt entlehnt haben, ohne ihn zu verdauen. Die jüdische Einheit wirkt mit geschlossener Wucht auf die in die Freimaurerei ahnungslos eintretenden Deutschen, die sich unter Freimaurerei oft genug etwas ganz anderes vorgestellt haben werden. Sie finden in sich kein Gegengewicht gegen dieses Einwirken. Ihr Artglaube, ihr deutscher Charakter und ihr deutschvölkisches Gefühl ist ihnen längst genommen. Blut und Seele sind gebannt. So muss denn bei arischer Leichtgläubigkeit der jüdische tyrannische Wille, der sich in Jehova verkörpert, über die arische Unklarheit in der Freimaurerei den Sieg davontragen, wie schon längst in den romanischen Ländern. Zweitens, Moral. Die Grundlagen der Freimaurerei, ihr Mythos und, wie wir sehen werden, die Abstempelung gegen die mitteljüdische Moralbegriffe den anderen Rassen, Völkern und einzelnen Menschen und damit auch dem Deutschen aufzudrücken, ihn zu verjuden, ihn zu entsittlichen und seinen Stolz zu brechen. Die ungeheure Lüge von einer Veredelung des Menschen durch die Freimaurerei tritt einem erschütternd entgegen, wenn man freimaurerische Schriften liest, die diese große Lüge bestätigen. Ich weise hier in Sonderheit auf die Quellen 7, 8 und 10 hin. Die Verfasser der Werke wurden in echt freimaurerischer Bruderliebe den schwersten Verfolgungen auch seitens der verfreimaurerten Regierungen ausgesetzt. Ein Stück deutscher Kultur- und Rechtsgeschichte furchtbarster Art, aber auch ein klarer Beweis dafür, wie sehr die Freimaurerei besorgt ist, in ihrem inneren Wesen und äußeren Handeln verhüllt zu bleiben. Die äußeren Taten gehören der Geschichte an. Ich deutete sie an und habe sie in Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren ausführlich behandelt. Hier handelt es sich um die Entlarvung des inneren Wesens dieses Bundes. Der plötzlich verstorbene Freimaurer Gotthold Ephraim Lessing fand in der Freimaurerei sehr bald nach ihrer Verpflanzung nach Deutschland bereits vieles dumpfig. K. Christian F. R. Krause führt uns an sich selbst vor 100 Jahren ergreifend vor Augen, wie ein ideologischer Deutscher, der bereits das Gift der Freimaurerei in sich aufgenommen hat, der Täuschung verfällt. Er vermag nicht zu verstehen, dass die Freimaurerei nicht den allgemeinen Menschheitsbund verwirklicht, noch weniger den Menschen veredelt, obwohl er einen tiefen Blick in die in ihr tatsächlich herrschenden Zustände getan hat. Er schreibt über die Geheimnissucht von List und Betrug, die sich in die Freimaurerei eingeschlichen hätten, und meint, Zitat, »Sie verdirbt und verunedelt den Menschen. Sie werde von der Mehrzahl der Mitglieder nur aus unlauteren Absichten, wenigstens aus Nebenabsichten gesucht und beibehalten.« Zitat Ende. Vernichtend urteilt er, der Maurer, Zitat mit Einschüben des Autors, »Die Geschichte lehrt, dass Institute, in diesem Fall die Freimaurerei, deren Geist längst erloschen ist, es herrschte stets derselbe Judengeist, noch Jahrhunderte und Jahrtausende lang zur Plage der Menschheit fortdauern. Zwei furchtbare, alles Gute im Menschen erstickende Krankheiten in die Freimaurerei hineingekommen. Tatsächlich ist es das Wesen der Freimaurerei. Sind nämlich Geheimnissucht, Hehlsucht, Mysteriomanie und Mysteriokrysie und Blindgehorsam. Hierdurch wurde das Tor der Maurerei der Lüge, dem Betruge, dem Stolze und der Herrschgier, der Gewinnsucht und allen selbstsüchtigen Neigungen weit geöffnet. Zitat Ende. Vernichtender kann sich kein Profaner über die Freimaurerei aussprechen. Aber es wundert einen Profanen nicht, dass dieser edle, idealistische Deutsche, angekränkelt durch die Lehren der Freimaurerei, gar nicht die Zusammenhänge sieht, obschon er sich erbittert ausspricht, dass die Freimaurerei von der Politik missbraucht wurde. Und er schreibt verbittert, Zitat mit Einschlüssen des Autors, »Die einmalige Erwähnung des salomonischen Tempels hätte in einer der ersten Urkunden genügt, in der Zeit, als man es nötig hatte. Bilder und angeblich alte, in der Tat aber für ganz andere Zwecke selbst ersonnene Geheimsagen vom salomonischen Tempelbau für neu erfundene sogenannte Grade zu entlehnen und damit in irgendeine Verbindung zu bringen.« Zitat Ende.